Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Der Pastor der deutschen St. Petri-Gemeinde, der Doktor der Theologie Balthasar Münter, hatte Struensee im Auftrag der Regierung am 1. März 1772 zum ersten Mal in seinem Gefängnis besucht. Es waren 6 Wochen vergangen seit der Nacht, in der Struensee gefangen genommen worden war, und er war nach und nach zusammengebrochen. Es waren 2 Zusammenbrüche. Zuerst der kleine vor der Inquisitionskommission, als er gestand und die Königin preisgegeben hatte, dann der große, der innere. Zuerst, nach dem Zusammenbruch im Inquisitionsgericht, hatte er überhaupt nichts gefühlt, nur Verzweiflung und Leere. Doch dann war die Scham gekommen. Es waren eine Schuld und eine Scham, die Besitz von ihm ergriffen wie ein Krebs und ihn von innen heraus auffraßen. Er hatte gestanden, er hatte sie der größten Erniedrigung ausgesetzt. Was würde jetzt mit ihr geschehen? Und dem Kind? Er hatte nicht ein noch ausgewusst und mit niemandem reden können, nur die Bibel war da gewesen, und er hasste die Vorstellung, bei der Bibel Zuflucht zu suchen. Guldbergs Buch über den glücklich bekehrten Freidenker hatte er schon 3-mal gelesen. Und jedes Mal war es ihm naiver und aufgeblasener erschienen. Doch er konnte mit niemandem reden. Nachts machte die Kälte ihm schwer zu schaffen. Von den Ketten hatte er Schürfwunden an Knöcheln und Handgelenken, die Nesten. Doch das war es nicht. Es war das Schweigen. Man hatte ihn einst den Schweigsamen genannt, weil er zuhörte. Aber jetzt begriff er, was das Schweigen war. Es war ein bedrohliches Tier, das wartete. Die Geräusche hatten aufgehört. Da war der Pastor gekommen. Mit jeder Nacht schien er weiter in die Erinnerung zurückzutreiben. Er trieb weit, zurück nach Altona, sogar noch weiter zurück in die Kindheit, an die er fast nie hatte denken wollen. Aber jetzt kam es. Er trieb zurück zu dem Unangenehmen, dem frommen Elternhaus und der Mutter, die nicht streng gewesen war, sondern liebevoll. Der Pastor hatte bei einem der ersten Besuche einen Brief von Struensees Vater mitgebracht, und sein Vater hatte ihrer Verzweiflung Ausdruck gegeben. »Deine Erhöhung, die wir durch die Zeitungen erfahren haben, sind uns nicht erfreulich gewesen. Und jetzt sei die Verzweiflung groß«, schrieb er. Die Mutter hatte ein paar Worte der Sorge und des Mitgefühls hinzugefügt. Aber der tiefere Sinn des Briefs war, dass nur eine totale Umkehr und Unterwerfung unter den Erlöser Jesus Christus und seine Gnade ihn retten könnten. Es war unerträglich. Der Pastor hatte auf einem Stuhl gesessen und ihn ruhig betrachtet und mit seiner anspruchslosen Stimme sein Problem in logische Strukturen zergliedert. Er war nicht gefühllos. Der Pastor hatte seine Wunden gesehen und sich über diese grausame Behandlung empört und ihn weinen lassen. Aber das Beste war, dass der kleine Pastor mit seinem scharfen, mageren Gesicht und den ruhigen Augen ein Problem formulierte, das das Schlimmste verdrängte. Das Schlimmste waren nicht der Tod oder die Schmerzen oder dass er vielleicht zu Tode gefoltert werden würde. Das Schlimmste war eine andere Frage, die in ihm bohrte, Tag und Nacht. Was habe ich falsch gemacht? Das war die schlimmste Frage. Einmal hatte der Pastor fast beiläufig daran gerührt. Er hatte gesagt, »Graf Struensee, wie konnten Sie in der Isolierung Ihres Arbeitszimmers wissen, was das Richtige war? Warum glaubten Sie, im Besitz der Wahrheit zu sein, da Sie die Wirklichkeit doch nicht kannten?« »Ich hatte viele Jahre in Altona gearbeitet«, erwiderte Struensee, »und kannte die Wirklichkeit.« »Ja«, hatte Münter nach einer Pause gesagt, »als Arzt in Altona. Aber die 632 Dekrete?« Und nach einer Weile hatte er fast neugierig hinzugefügt, »wer machte die Vorlagen?« Und da hatte Struensee fast mit einem Lächeln gesagt, Ein pflichtgetreuer Beamter macht immer die richtigen Vorlagen. Und wären es auch die Pläne zu seiner eigenen Räderung. Der Pastor hatte genickt, als erschiene ihm die Erklärung wahr und natürlich zugleich. Er hatte ja keinen Fehler gemacht. Er hatte von seinem Arbeitszimmer aus die dänische Revolution durchgeführt. Ruhig und friedlich. Nicht gemordet, nicht gefangen gesetzt, nicht Gewalt angewendet, nicht ausgewiesen, war nicht korrumpiert worden oder hatte seine Freunde belohnt oder sich eigene Vorteile verschafft oder diese Macht aus dunklen, egoistischen Motiven angestrebt. Aber er musste trotzdem einen Fehler gemacht haben. Und in den nächtlichen Albträumen tauchte ein übers andere Mal die Reise zu den unterdrückten dänischen Bauern wieder auf und das Ereignis mit dem sterbenden Knaben auf dem hölzernen Pferd. Da war es. Etwas daran wollte ihn nicht loslassen. Eigentlich hatte er sich selbst betrogen. Er hatte oft gewünscht, er hätte die europäische Reise in Altona abgebrochen. Aber er hatte sie eigentlich schon in Altona abgebrochen. Er hatte Menschengesichter auf den Seitenrand seiner Doktorarbeit gezeichnet. Da war etwas Wichtiges, das er vergessen zu haben schien, die Mechanik zu sehen und das große Spiel und nicht die Gesichter der Menschen zu vergessen. War es das? Es war notwendig, dies zu verdrängen. Der kleine logische Pastor formulierte ihm deshalb ein anderes Problem. Es war das Problem mit der Ewigkeit, ob es sie gab. Und er reichte dem kleinen Pastor dankbar die Hand und nahm das Geschenk an. Und so kam er um die andere Frage herum, die die schlimmste war. Und er empfand Dankbarkeit. 27 Mal sollte Pastor Münter Struensee im Gefängnis besuchen. Beim zweiten Mal hatte er gesagt, er habe jetzt erfahren, dass Struensee mit Sicherheit hingerichtet würde. Folgendes intellektuelle Problem stellte sich dar. Wenn der Tod eine vollständige Auslöschung bedeutete, gut, dann war es so. Dann gab es die Ewigkeit nicht, Gott nicht, den Himmel nicht oder die ewige Strafe. Dann war es gleichgültig, worüber Struensee in diesen letzten Wochen nachdachte. Deshalb. Primo, sollte Struensee sich auf die einzige verbleibende Möglichkeit einrichten, nämlich die, dass es ein Leben nach dem Tod gab. Und Secundo, untersuchen, welche Möglichkeiten existierten, das denkbar Beste aus dieser verbleibenden Möglichkeit herauszuholen. Er hatte Struensee demütig gefragt, ob er dieser Analyse zustimme. Und Struensee hatte lange geschwiegen. Dann hatte Struensee gefragt, und wenn das Letztere der Fall ist, kommt dann der Pastor Münter fleißig wieder, sodass wir gemeinsam diese zweite Möglichkeit analysieren können? Ja, hatte Münter gesagt, jeden Tag. Und jeden Tag viele Stunden. So hatten ihre Gespräche begonnen. Und so hatte Struensees Bekehrungsgeschichte begonnen. Die über 200-seitige Bekehrungsschrift setzt sich aus Fragen und Antworten zusammen. Struensee liest fleißig seine Bibel, findet Probleme, will Antworten, bekommt Antworten. Kurze Fragen, lange Antworten und abschließende Einigkeit. Über Struensees politisches Wirken nichts. Die Bekehrungsschrift wurde publiziert in vielen Sprachen. Niemand weiß, was wirklich gesagt wurde. Der Pastor Münter saß dort Tag um Tag über seinen Notizblock gebeugt. Dann sollte alles veröffentlicht und sehr berühmt werden, als Abbitte des berüchtigten Freidenkers und Aufklärers. Es war Münter, der schrieb. Die Königin-Witwe nahm später zu dem Text Stellung, bevor er publiziert wurde, nahm gewisse Eingriffe vor und zensierte gewisse Partien. Dann durfte er gedruckt werden. Der junge Goethe war empört, als er ihn las. Viele andere waren empört, nicht über die Bekehrung, sondern dass diese durch Folter erpresst war. Aber das stimmte ja nicht. Und er schwor seinen Aufklärungsideen nie ab. Doch er schien sich mit Freuden dem Erlöser in die Arme zu werfen und in seiner Wunde zu verbergen. Andererseits konnten diejenigen, die von durch Folter erzwungenem Abfall und Heuchelei redeten, sich kaum vorstellen, wie es gewesen war. Dies mit dem ruhigen, analytischen, leisen, mitfühlenden Pastor Münter, der in seinem weichen, melodischen Deutsch auf Deutsch, endlich und schließlich auf Deutsch zu ihm sprach und das Schwere vermied, warum er in dieser Welt gescheitert war und von der Ewigkeit sprach, was das Leichte und Schonende war. Das Urteil gegen Struensee wurde am 25. April von der Kommission unterschrieben. Es wurde nicht damit begründet, dass er mit der Königin Unzucht getrieben habe, sondern dass er zielbewusst darauf hingearbeitet habe, seine Herrschsucht zu befriedigen. Dass er das Conseil abgeschafft hatte und die Schuld daran trage, dass seine Majestät, die ihr Volk so innig geliebt habe, das Vertrauen in ihr Conseil verloren habe. Und dass Struensee danach eine Kette von Gewalttätigkeiten, Eigennutz und Herabsetzung von Religion, Moral und guten Sitten in Gang gesetzt habe. Nichts von Untreue. Nur eine dunkle Formulierung über ein Vergehen, durch das er der Majestätsbeleidigung im höchsten Grade schuldig ist. Nichts über Christians Geisteskrankheit. Nichts über das kleine Mädchen. Aber doch crimen lese majestatis. Majestätsbeleidigung im höchsten Grade. Die Strafe wurde in Anlehnung an Buch 6, Kapitel 4, Artikel 1 des dänischen Gesetzes formuliert. Dass Graf Johann Friedrich Struensee sich selbst zur wohlverdienten Strafe und anderen Gleichgesinnten zum Exempel und zur Warnung Ehre, Leben und Besitz verwirkt haben soll. Und soll degradiert werden von seiner gräflichen und anderen ihm vergönnten Würde. Weiter, dass sein gräfliches Wappen vom Scharfrichter soll zerbrochen werden. So soll auch Johann Friedrich Struensees rechte Hand ihm lebend abgeschlagen werden und danach sein Kopf, sein Körper zerteilt und aufs Rad gelegt, aber Kopf und Hand auf einer Stange zur Schau gestellt werden. Brandt erhielt die gleiche Strafe. Hand, Kopf, Zerteilung zur Schaustellung von Körperteilen. Die Urteilsbegründung war jedoch wesentlich anders. Es war das seltsame Ereignis mit dem Zeigefinger, das die Begründung abgab für das Todesurteil und die Formen der Hinrichtung. Er hatte sich an der Person des Königs vergriffen. 24 Stunden später, am Nachmittag des 27. April, sollte das Urteil von König Christian VII. Bestätigt werden. Die Unruhe vor diesem Akt war groß, es bestand das Risiko der Begnadigung. Aus diesem Grund war Christian intensiv beschäftigt worden, als habe man ihn erschöpfen wollen, ihn mit Zeremonien betäuben oder rituell in eine Welt des Theaters einführen wollen, in der nichts Realität besaß, am wenigsten Todesurteile. Am Abend des 23. April wurde eine große Maskerade veranstaltet, bei der der König und die Königin Witwe alle Eingeladenen persönlich zu begrüßen beliebten. Am 24. wurde in der Danske Theater ein Konzert gegeben in Anwesenheit der Königsfamilie. Am 25. wurden die Urteile gegen Struensee und Brandt verkündet und am Abend besuchte der König die Oper Hadrian in Syrien. Am 27. wurde König Christian, Augenzeugen zufolge jetzt völlig erschöpft und stark verwirrt, mit seinem Hof zum Essen nach Charlottenlund gebracht, von wo er um 7 Uhr am Abend zurückkehrte, die Urteile unterschrieb und sogleich zur Oper geführt wurde, wo er den größten Teil der Zeit schlafend oder mit geschlossenen Augen eine italienische Oper anhörte. Die Befürchtung, der König könne eine Begnadigung aussprechen, war sehr groß gewesen. Alle ahnten einen Gegenputsch. Und dann würden viele Köpfe rollen. Die Sorge, andere Mächte könnten eingreifen, hatte sich jedoch gelegt, nachdem am 26. ein Kurier aus St. Petersburg mit einem Brief an den dänischen König eingetroffen war. Man las ihn genau. Katharina die Große war besorgt, drohte aber nicht. Sie appellierte an den König, die Mitmenschlichkeit, die für jedes ehrliche und empfindsame Herz natürlich ist, möge ihn dem Rat der Milde vor dem der Strenge und Härte den Vorzug geben lassen, gegenüber den Unglücklichen, die sich jetzt seinen Zorn zugezogen hätten, wie gerecht dieser auch sein mag. Christian bekam den Brief selbstverständlich nie zu lesen. Der Ton war mild. Russland würde nicht intervenieren. Und auch der englische König nicht. Man konnte die Liederlichen in Ruhe ausmerzen. Das letzte Problem war Christian. Wenn nur Christian in seiner Verwirrung nicht Probleme machte, sondern unterschrieb, ohne Signum, keine juristische Legitimität. Alles war jedoch glatt gegangen. Christian hatte murmelnd, zuckend und verwirrt am Conseil-Tisch gesessen, schien nur für einen kurzen Augenblick aufzuwachen, klagte über die seltsame und komplizierte Sprache in dem sehr langen Urteil und stieß plötzlich hervor, wer eine solch eigentümliche Sprache schreibe, verdiene 100 Peitschenhiebe. Dann hatte er hilflos weitergemurmelt und ohne Proteste unterschrieben. Danach, auf dem Weg zum Wagen, der ihn in die Oper bringen sollte, hatte er Guldberg aufgehalten, ihn beiseite gezogen und ihm flüsternd etwas anvertraut. Er hatte Guldberg anvertraut, er sei nicht sicher, dass Struensee ihn habe töten wollen. Aber, meinte er, wenn es so sei, dass er selbst, Christian, kein Mensch, sondern ein von Gott Auserkorener sei, bedürfe es ja nicht seiner direkten Anwesenheit am Exekutionsort, um die beiden zu begnadigen. Reichte es nicht, dass er Gott als seinem Auftraggeber die Begnadigung befahl? Musste er sich selbst und sein Gesicht zeigen? Und, vertraute er Guldberg weiter an, weil er schon lange unsicher sei, ob er ein Mensch aus Fleisch und Blut sei, vielleicht ein Wechselbalg, dessen richtige Eltern jütländische Bauern waren. Könnte nicht diese Hinrichtung für ihn selbst ein Beweis werden? Beweis? So dass, wenn er nur mit der Kraft seiner Gedanken diese Begnadigung würde bewirken können, dann wäre es bewiesen. Ja, bewiesen, dass er kein Mensch war. Aber wenn dies nicht gelang, dann hatte er ebenso trotzdem bewiesen, dass er wirklich ein Mensch war. Auf diese Weise würde die Hinrichtung zu dem Zeichen werden, das er sich so lange gewünscht hatte. Ein Zeichen von Gott, das ihm seine Herkunft verriet und eine Antwort auf die Frage, ob er wirklich ein Mensch war. Er hatte flüsternd und eindringlich zu Guldberg gesprochen und am Ende nur hervorgepresst, ein Zeichen, endlich ein Zeichen. Guldberg hatte dem verworrenen Gedankenstrom gelauscht, ohne mit einer Miene seine Gefühle zu verraten. Er hatte bemerkt, dass der König mit keinem Wort erwähnte, dass Caroline Mathilde seine Mutter sei. Christian Hamlet schien für den Augenblick verschwunden zu sein. »Eine richtige und geniale Analyse«, hatte Guldberg nur gesagt. Danach war Christian abgeführt worden zur Oper. Guldberg hatte lange nachdenklich hinter ihm hergeschaut und dann begonnen, die, wie ihm jetzt klar war, unbedingt notwendigen Vorsichtsmaßnahmen vor der Hinrichtung in die Wege zu leiten. Man baute den Hinrichtungsplatz wie eine Theaterbühne. Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Urteils durch den König hatte man mit dem Bau des Schafotts auf Österfellet begonnen. Es wurde in Form eines viereckigen Gebäudes aus Holz errichtet, ungefähr 5 Meter hoch. Auf dessen Dach war eine zusätzliche Plattform aufgesetzt worden, eine Erhöhung, damit Henker und Opfer gut zu sehen waren. Und der Block, auf dem Kopf und Hand abgeschlagen werden sollten, noch ein weiteres Stück erhöht. Man baute sehr schnell. Und ein kleineres Orchester war herauskommandiert worden, um während der Arbeit einen zeremoniellen Rahmen um dieses Todestheater zu schaffen. Die Neuigkeit verbreitete sich rasch. Am Morgen des 28. April um 9 Uhr sollte die Hinrichtung stattfinden. Und schon ein paar Stunden vorher setzte die Völkerwanderung ein. Ungefähr 30.000 Menschen verließen in diesen Morgenstunden Kopenhagen, um nach Fälleten hinauszugehen, zu reiten oder gefahren zu werden. Einem Feld unmittelbar nördlich der Welle. Alles Militär in Kopenhagen wurde aus Anlass der Hinrichtung herauskommandiert. Man schätzt, dass fast 5.000 Mann um Fälleten herum stationiert waren. Teils um den Hinrichtungsplatz zu schützen, teils an verschiedenen Stellen auf dem Feld gruppiert, um bei eventuellen Unruhen einzugreifen. Die beiden Pastoren, Münter und He, hatten sich in den frühen Morgenstunden bei den Verurteilten eingefunden. Die Gefangenen sollten das Kastell um 9.30 Uhr verlassen, begleitet von einem Wagenzug, der von 200 Fußsoldaten mit aufgepflanzten Bajonetten und 234 berittenen Dragonern begleitet wurde. Die Gefangenen in je einem Mietwagen. In den letzten Stunden seines Lebens spielte Brandt Flöte. Er wirkte heiter und furchtlos. Er hatte das Urteil und die Urteilsbegründung mit einem Lächeln gelesen. Er sagte, ihm sei das Zeremonielle dieser Komödie gut bekannt. Selbstverständlich würde er begnadigt werden. Weil die Anklage so absurd sei und die Strafe in keinem Verhältnis zur Anklage stehe. Als man ihm vor der Abfahrt die Flöte fortnahm, sagte er nur, ich beende meine Sonatina heute Abend, wenn diese Komödie vorüber ist und ich begnadigt und frei bin. Als man ihm mitteilte, dass er vor Stroensee hingerichtet werden solle, schien er einen Augenblick verblüfft zu sein, vielleicht beunruhigt. Er meinte, das Natürliche beim Begnadigungsprozess sei, dass der gröbere Verbrecher, also Struensee, zuerst hingerichtet würde und danach der Unschuldige, also er selbst, auf natürliche Weise begnadigt werden konnte. Aber er ging jetzt davon aus, dass beide begnadigt würden. Am liebsten hatte er auf dem Weg in den Wagen gesagt, hätte er es gesehen, dass die Begnadigung auf dem Weg zum Schafott käme, damit er nicht Gefahr liefe, der Gewalt des Pöbels ausgeliefert zu sein. Er war jedoch mit der Auskunft beruhigt worden, dass 5.000 Soldaten dazu abkommandiert seien, ihn vor dem Volk zu schützen. Er trug seinen grünen Festanzug mit Goldtressen und darüber seinen weißen Pelz. Die Wagen fuhren sehr langsam. Am Fuß der Treppe zum Schafott hatte die Freundin und Geliebte gestanden, mit der Brandt in der letzten Zeit verkehrt hatte. Brandt hatte sie mit munterer und kecker Miene begrüßt und die Wachen gefragt, ob er wirklich genötigt sei, aufs Schafott zu steigen, bevor er begnadigt werde, war jedoch aufgefordert worden, dies zu tun. Der Propst He war ihm die Treppe hinaufgefolgt. Oben angekommen hatte er Brandt die Absolution erteilt. Danach wurde das Urteil verlesen und der Scharfrichter Gottschalk Mühlhausen trat vor, zeigte Brandts gräfliches Wappen, zerbrach es und sagte die gebräuchlichen und vorgeschriebenen Worte, dies geschieht nicht ohne Ursache, sondern nach Verdienst. Der Propst He fragte jetzt Brandt, ob er sein Majestätsverbrechen bereue. Und Brandt bejahte dies. Es war ja die Voraussetzung für die Begnadigung, die jetzt kommen würde. Bevor diese kamen, wurde ihm befohlen, den Pelz, den Hut, den grünen Festanzug und die Weste abzulegen. Er tat dies auch, wenngleich irritiert, weil er der Ansicht war, es sei unnötig. Er wurde dann gezwungen, niederzuknien und seinen Kopf auf den Block und die rechte Hand ausgestreckt auf den anderen Block daneben zu legen. Er war jetzt blass, aber noch guter Hoffnung, weil dies der Augenblick war, in dem das Wort »Pardon« ausgerufen werden sollte. Im selben Augenblick hatte der Henker ihm mit seiner Axt die rechte Hand abgeschlagen. Erst da hatte er begriffen, dass es ernst war, hatte wie in einem Krampf seinen Kopf gedreht und auf den Armstumpf gestarrt, aus dem jetzt das Blut spritzte, und vor Schrecken zu schreien begonnen. Doch man hatte ihn festgehalten, seinen Kopf auf den Block niedergepresst, und der nächste Hieb hatte seinen Kopf vom Rumpf getrennt. Der Kopf war dann hochgehalten und vorgezeigt worden. Unter den Zuschauern war es vollkommen still gewesen, was viele verwunderte. Dann war der Körper entkleidet worden, die Geschlechtsteile wurden abgeschnitten und zu dem Karren hinuntergeworfen, der unter dem 5 Meter hohen Schafott stand. Danach wurde der Bauch aufgeschnitten, die Därme herausgenommen und hinuntergeworfen und der Rumpf in 4 Teile geteilt, die in den Karren geworfen wurden. Brand hatte sich geirrt. Eine Begnadigung war nicht vorgesehen gewesen. Auf jeden Fall nicht seine Begnadigung und von keinem, der jetzt Macht hatte. Vielleicht hatte es eine Möglichkeit gegeben, aber diese Möglichkeit war verhindert worden. König Christian VII. Hatte am Abend zuvor befohlen, früh geweckt zu werden, und um 8 Uhr am Morgen war er allein und ohne ein Wort darüber verlauten zu lassen, was er zu tun beabsichtige, in den Schlosshof und zum Wagenstall gegangen. Er hatte dort einen Wagen mit Kutscher zu sich befohlen. Er hatte einen nervösen Eindruck gemacht und am ganzen Körper gezittert, als habe er Angst vor dem, was er jetzt unternahm. Aber weder war ihm widersprochen, noch war er gehindert worden. Ein Wagen stand sogar bereit, die Pferde waren gesattelt. Und ein Trupp von 6 Soldaten unter dem Befehl eines Offiziers der Leibgarde hatte einen Ring um den Wagen gebildet. Der König hatte sich angesichts dessen in keiner Weise misstrauisch gezeigt, sondern hatte befohlen, zum Hinrichtungsplatz auf Österfellert gefahren zu werden. Keiner hatte ihm widersprochen. Und der Wagen mitsamt Eskorte hatte sich in Bewegung gesetzt. Während der Fahrt hatte er zusammengesunken in eine Ecke gesessen, wie gewöhnlich den Blick auf seine Füße gerichtet. Er war bleich und schien verwirrt. Aber er hatte nicht aufgesehen, bis der Wagen eine gute halbe Stunde später stehen blieb. Da hatte er hinausgesehen und erkannt, wo er war. Er war auf Amaga. Er hatte sich gegen die Türen geworfen, doch beide verschlossen gefunden. Hatte ein Fenster geöffnet und der Eskorte zugerufen, dass man ihn zum falschen Ort gefahren habe. Sie hatten nicht geantwortet, aber er verstand, man hatte ihn nach Amaga gefahren. Er war betrogen worden. Der Wagen stand 100 Meter vom Strand entfernt still und die Pferde wurden ausgespannt. Er fragte, was dies zu bedeuten habe, aber der befehlhabende Offizier war zum Wagen geritten und hatte mitgeteilt, man sei gezwungen, die Pferde zu wechseln, weil diese erschöpft seien. Und die Fahrt würde fortgesetzt, sobald neue Pferde eingetroffen seien. Dann war er eilig davon geritten. Die Wagentüren waren verschlossen. Die Pferde waren ausgespannt. Die Dragoner auf ihren Pferden hatten 100 Meter entfernt Aufstellung genommen und warteten in Linie. Der König saß allein in seinem Wagen ohne Pferde. Er hatte aufgehört zu rufen und war ratlos auf dem Sitz des Wagens zusammengesunken. Er blickte hinaus auf den Strand, der nicht von Bäumen gesäumt war, und über das Wasser, das ganz still dalag. Er sah ein, dass jetzt die Zeit gekommen war, die Verurteilten zu begnadigen, aber er kam nicht aus dem Wagen. Seine Rufe erreichten niemanden. Die Dragoner sahen ihn mit dem Arm und der Hand sonderbare, zeigende Gesten machen, durch das offene Fenster hinauf zu etwas da oben, als strecke er seine Hand zum Himmel aus, einem Gott entgegen, der ihn vielleicht zu seinem Sohn ausersehen hatte, der vielleicht existierte, der vielleicht Macht hatte, der vielleicht die Macht hatte zu begnadigen. Aber nach einer Weile schien sein Arm zu erlahmen oder er wurde von Mutlosigkeit befallen. Der Arm sank herab. Er setzte sich wieder in die Ecke des Wagens. Von Osten wälzten sich Regenwolken über Amaga heran. Die Dragoner warteten schweigend. Keine Pferde kamen. Kein Gott offenbarte sich. Vielleicht hatte er schon jetzt verstanden. Vielleicht hatte er sein Zeichen bekommen. Er war nur ein Mensch, nichts anderes. Der Regen begann zu fallen, immer schwerer, und bald würden vielleicht die Pferde kommen. Und vielleicht würde man dann umkehren, vielleicht zum Schloss, und vielleicht gab es einen barmherzigen Gott. aber warum hast du mir nie dein Angesicht gezeigt und mir Führung und Rat gegeben und mir von deiner Zeit gegeben, von deiner Zeit mir Zeit gegeben? Und jetzt immer stärkerer, eiskalter Regen. Keiner hörte seine Rufe. Keine Pferde, kein Gott, nur Menschen. Struensee hatte in dieser Nacht friedlich geschlafen, und als er aufwachte, war er ganz ruhig. Er wusste, was geschehen würde. Er hatte mit offenen Augen dagelegen und lange zur grauen Steindecke der Zelle hinaufgeschaut und sich voll und ganz auf einen einzigen Gedanken konzentriert. Es hatte mit Caroline Mathilde zu tun. Er hatte sich an das gehalten, was schön gewesen war. Und er liebte sie. Und ihn hatte eine Nachricht von ihr erreicht, sie habe ihm vergeben, dass er gestanden hatte. Und dann dachte er daran, wie es für ihn gewesen war damals, als sie ihm sagte, dass sie ein Kind erwartete und dass es seins war. Eigentlich hatte er schon da verstanden, dass alles verloren war, aber dass es nichts machte. Er hatte ein Kind bekommen. Und das Kind würde leben. Und das Kind würde ihm ewiges Leben schenken. Und das Kind würde leben und Kinder gebären, und dann war die Ewigkeit da. Und nichts anderes bedeutete mehr etwas. Daran hatte er gedacht. Als der Pastor Münter in die Zelle trat, hatte seine Stimme gezittert. Und er hatte einen Bibeltext gelesen und war ganz und gar nicht so logisch gewesen, wie er sonst war, sondern hatte einem Gefühlssturm nachgegeben, was überraschend war und anzudeuten schien, dass er Struensee keineswegs mit Widerwillen betrachtete, sondern im Gegenteil ihn sehr gern gehabt hatte. Aber Struensee hatte sehr freundlich zu ihm gesagt, an diesem Morgen, dem letzten, wolle er sich mit Schweigen umgeben und sich ganz auf den Gedanken an das ewige Leben konzentrieren. Und er sei froh, wenn der Pastor dies verstehe. Der Pastor hatte kräftig genickt und verstanden. Und so hatten sie diese Morgenstunde in Stille und Schweigen verbracht. Dann die Abfahrt. Münter war nicht mit Struensee im Wagen gefahren, sondern erst am Schafott in diesen eingestiegen. Der Wagen hatte unmittelbar neben diesem gehalten, und sie hatten vom Wagen aus Brand die Leiter hinaufsteigen sehen und durch die offenen Fenster die Worte des Propsts He und des Scharfrichters gehört. Und dann Brands Schrei, als überraschend die Hand abgeschlagen wurde. Und danach die schweren, dumpfen Plumpse, als der Körper gevierteilt wurde und die Teile hinabgeworfen wurden in den Lastkarren am Fuß des Schafotts. Münter war keine große Hilfe gewesen. Er hatte angefangen, aus seiner Bibel zu lesen, aber vollkommen unkontrolliert zu zittern und zu schluchzen begonnen. Struensee hatte beruhigend zu ihm gesprochen, aber nichts hatte geholfen. Der Pastor hatte am ganzen Körper gebebt und geschluchzt und weinend versucht, Worte des Trostes aus seiner Bibel hervorzustammeln. Aber Struensee hatte ihm mit seinem Taschentuch geholfen. Und schon nach einer halben Stunde war die Vierteilung Brands beendet gewesen. Das Plumpsen der Körperteile hatte aufgehört. Und es war soweit. Er hatte dort oben gestanden und über das Volksmeer geschaut, wie viele gekommen waren. Das Volksmeer ist unendlich. Dies waren die Menschen, die zu besuchen er gekommen war, und ihnen hätte er helfen sollen. Warum hatten sie ihm nicht gedankt? Aber dies war das erste Mal, dass er sie sah. Jetzt sah er sie, und sie zerbrachen sein Wappen und sprachen die Worte und entkleideten ihn. Der Block war dick beschmiert von Brand, und er dachte, dies ist Brand, diese Fleischstücke und dieses Blut und dieser Schleim. Was ist denn ein Mensch, wenn das Heilige verschwindet? Ist er nur Fleischklumpen und Blut? Und dies ist Brand. Und was ist dann ein Mensch? Sie griffen seine Arme, und willig wie ein Opferlamm legte er seinen Hals auf den Block und seine Hand auf den anderen Block, und er starrte gerade vor sich hin auf eine unendliche Anzahl von Gesichtern, die bleich und grau und mit offenen Mündern zu ihm aufstarrten, und da hieb ihm der Scharfrichter mit seiner Axt die Hand ab. Sein Körper wurde von so heftigen Zuckungen geschüttelt, dass der Scharfrichter, als er den Kopf abschlagen wollte, sein Ziel gänzlich verfehlte. Struensee hatte sich auf den Knien aufgerichtet, den Mund geöffnet, als wolle er zu allen diesen Tausenden sprechen, die er jetzt zum ersten Mal sah. Nur ein Bild habe ich, Herr Jesus, und das ist das Bild des kleinen Mädchens. Aber könnte ich auch zu allen diesen sprechen, die nicht verstanden haben und an denen ich gesündigt habe, weil ich nicht? Da hatten sie ihn wieder auf den Block gepresst. Und als der Scharfrichter sein Beil zum zweiten Mal hob, waren die letzten Worte, die er zu ihr gesagt hatte, vorbeigeflimmert. In alle Ewigkeit. Und das Beil hatte am Ende seinen Weg gefunden und den Kopf des deutschen Leibarztes abgeschlagen. Und sein dänischer Besuch war vorbei. Von Osten waren schwere Regenwolken herangerollt. Und als die Vierteilung von Struensees Körper begann, hatte der Regen eingesetzt. Doch nicht dies ließ die Massen den Platz verlassen. Man verließ den Schauplatz, als habe man genug bekommen. Als wolle man sagen, nein, dies wollen wir nicht sehen. Etwas stimmt nicht. Dies war nicht das, was wir wollten. Hat man uns hinters Licht geführt? Nein, man floh nicht, man wandte sich nur zum Gehen. Zuerst ein paar hundert, dann ein paar tausend, dann gingen alle. Als sei es genug gewesen. Es war keine Freude in dem, was man gesehen hatte. Keine Schadenfreude und keine Rache. Alles war einfach unerträglich geworden. Zuerst waren sie eine unendliche Masse gewesen, die schweigend auf das, was geschah, gestarrt hatte. Warum so schweigend? Und dann begannen sie zurückzugehen. Zuerst langsam, dann immer erregter, wie in Trauer. Sie gingen und liefen zur Stadt, der Regen fiel immer schwerer, aber Regen waren sie gewohnt. Es war, als seien sie am Ende von der Gewissheit eingeholt worden, was dieses Schauspiel beinhaltete und dass sie dies nicht mehr wollten. War es die Grausamkeit, die sie nicht aushielten? Oder fühlten sie sich betrogen? Guldberg hatte seinen Wagen 100 Ellen vom Schafott entfernt anhalten lassen, war nicht ausgestiegen, hatte aber befohlen, dass 20 Soldaten zurückbleiben sollten als Wache. Gegen was sollten sie Wache stehen? Alles war planmäßig verlaufen. Doch plötzlich war da etwas, das bedrohlich wirkte und außer Kontrolle. Was war mit der Masse? Warum verließen sie das Schauspiel? Was war das in diesen müden, traurigen, verbrauchten Gesichtern, das ihm ein Gefühl von Unruhe eingab? Sie bewegten sich wie eine graue, verbitterte Masse an ihm vorbei. Ein Strom, ein schweigender Trauerzug, der keine Worte hatte und keine Gefühle, der nur eins auszudrücken schien. Ja, Trauer. Es war eine Trauer, die totenstill und zugleich außer Kontrolle war. Sie hatten dem definitiven Ende der Struensee-Zeit beigewohnt. Und gleichzeitig hatte Guldberg ein Gefühl, als sei die Gefahr nicht vorüber. Als habe die Ansteckung der Sünde auch sie erreicht. Als sei der schwarze Schein der Fackel der Aufklärung nicht erloschen. Als hätten diese Gedanken sie auf eine sonderbare Weise infiziert, obwohl sie kaum lesen konnten, und diese Gedanken auf jeden Fall nicht verstanden und nie verstehen würden, und als müssten sie deshalb unter Kontrolle gehalten und geführt werden. Aber vielleicht war die Ansteckung trotzdem da. Vielleicht war die Zeit Struensees nicht zu Ende, und er wusste, dass es jetzt darauf ankam, äußerst wachsam zu sein. Die Einigkeit war ja ganz kürzlich vor nur 3 Monaten so groß gewesen. Er erinnerte sich an die Freudenkrawalle im Januar. Der Volkszorn war groß gewesen. Und jetzt schwiegen sie und gingen davon und wandten sich ab und zeigten keine Freude. In einem gigantischen Trauerzug, der angefüllt war mit einem Schweigen, das Guldberg zum ersten Mal Furcht empfinden ließ. war etwas zurückgeblieben, das nicht hatte abgeschlagen werden können. Der Karren stand unter dem Schafott. Als der Wagen, der die Leichenteile nach Vestrefellet bringen sollte, wo die Köpfe und Hände auf Stangen gesetzt und die Glieder und Gedärme aufs Rad gelegt werden sollten, als der Wagen schließlich beladen war und sich in Bewegung setzen konnte, da war das Feld leer, abgesehen von den 5000 Soldaten, die unter Schweigen und reglos im strömenden Regen die Leere bewachten, nachdem die 30.000 den Platz verlassen hatten, auf dem man glaubte, die Struensee-Zeit abgeschlagen und abgeschlossen zu haben. Sie erfuhr es am Tag nach der Hinrichtung. Am 30. Mai wurde Caroline Mathilde von den drei englischen Schiffen abgeholt und nach Celle gebracht. Das Schloss, das im Zentrum der Stadt lag, war im 17. Jahrhundert erbaut worden und ungenutzt gewesen, aber jetzt wurde es ihr Aufenthaltsort. Sie hatte, hieß es, ihr lebhaftes Wesen behalten. Sie widmete der Wohltätigkeit für die armen Celles großes Interesse und forderte Respekt für das Gedenken an Struensee. Sie sprach oft von ihm, nannte ihn »der selige Graf« und wurde bald sehr beliebt in Celle, wo man sich die Auffassung zu eigen machte, ihr sei Unrecht widerfahren. Viele interessierten sich für ihre zukünftige politische Rolle. Christian, jetzt ganz in seiner Krankheit versunken, war noch König und sein und Caroline Mathildes Sohn der Thronerbe. Die Krankheit des Königs schuf nach wie vor ein Vakuum im Zentrum, das jetzt von anderen als Struensee ausgefüllt wurde. Der eigentliche Machthaber war Guldberg. Er wurde de facto absoluter Herrscher mit dem Titel Staatsminister. Doch in gewissen Kreisen in Dänemark entstand Unzufriedenheit. Und es wurden Pläne geschmiedet, Caroline Mathilde und ihre Kinder durch einen Putsch wieder einzusetzen und Guldberg und seine Partei zu stürzen. Am 10. Mai 1775 wurde jedoch diese ziemlich weit gediehene Konspiration eingestellt, weil Caroline Mathilde sehr plötzlich und unerklärlich einer ansteckenden Fieberkrankheit erlag. Gerüchte, sie sei im Auftrag der dänischen Regierung vergiftet worden, konnten nie bekräftigt werden. Sie war zu diesem Zeitpunkt erst 23 Jahre alt. Ihre Kinder hatte sie nie wiedergesehen. Die Revolution, die Struensee begonnen hatte, wurde schnell beendet. Es dauerte nur ein paar Wochen. Dann war alles wieder beim Alten oder noch Älteren. Als seien seine 632 revolutionären Dekrete, erlassen in diesen 2 Jahren, die die Struensee-Zeit genannt wurden, als seien sie Papierschwalben, von denen einige gelandet waren, während andere noch dicht über dem Erdboden schwebten und in der dänischen Landschaft noch keinen Platz hatten finden können. Die Guldberg-Zeit folgte und dauerte bis 1784. Da wurde er gestürzt. Dass während seiner Zeit alles zurückgedreht wurde, war offenbar. Ebenso, dass von der Guldberg-Zeit nachher nichts übrig blieb. Struensees fantastische politische Produktivität war bemerkenswert. Aber wie viel davon wurde Wirklichkeit? Das Bild eines Schreibtischintellektuellen, der mit einer verblüffenden Macht ausgestattet war, ist allerdings kaum zutreffend. Dänemark wurde nach der Struensee-Zeit nie mehr das Alte. Guldberg hatte recht gehabt mit seinen Befürchtungen. Die Ansteckung der Aufklärung hatte sich festgesetzt. Worte und Gedanken konnte man nicht köpfen. Und eine der Reformen, die Struensee nicht geschafft hatte, die Abschaffung der Schollengebundenheit und der Leibeigenschaft, wurde schon 1788 Wirklichkeit, im Jahr vor der Französischen Revolution. Struensee sollte auch auf eine andere Art und Weise weiterleben. Struenseés und Caroline Mathildes kleine Tochter, Luise Augusta, wurde in Dänemark aufgezogen. Ihr Bruder, Christians einziges Kind, war eine der aktiven Triebkräfte hinter dem Putsch im Jahre 1784, durch den Guldberg gestürzt wurde, und sollte 1808 seinem geisteskranken Vater auf dem Thron nachfolgen. Das Mädchen dagegen ging anderen Schicksalen entgegen. Sie wird als sehr schön beschrieben, mit einer beunruhigenden Vitalität. Sie schien die politische Grundeinstellung ihres Vaters zu teilen, hatte intensiv an den Geschehnissen bei der Französischen Revolution Anteil genommen, mit Robespierre sympathisiert und über ihren Vater gesagt, sein einziger Fehler sei gewesen, dass er mehr Geist als Verschlagenheit besessen habe. Das war vielleicht auch eine richtige Analyse. Ihre Schönheit und Vitalität hatten sie anziehend gemacht, wenn auch nicht immer zur friedlichsten und bequemsten Partnerin in einer Beziehung. Sie wurde mit Herzog Friedrich Christian von Augustenburg verheiratet, der ihr in kaum einer Hinsicht gewachsen war. Doch bekam sie mit ihm 3 Kinder, von denen eine Tochter, Caroline Amalie, 1815 mit Prinz Christian Friedrich, dem dänischen Thronerben und späteren Monarchen, vermählt wurde. Und so schloss sich der Kreis wieder am Hof in Kopenhagen. Manche von Struensees Abkömmlingen glitten auf diese Weise in die eigentümlichen und rätselhaften, bald zerfallenden europäischen Königshäuser, in denen er ein so unwillkommener und kurzzeitiger Gast gewesen war. Seine Ururenkelin wurde die Ehefrau des deutschen Kaisers Wilhelm II. Und bekam 8 Kinder. Es gibt heute kaum ein europäisches Königshaus, das schwedische inbegriffen, das seine Ahnen nicht auf Johann Friedrich Struensee, seine englische Prinzessin und ihr kleines Mädchen zurückführen kann. Vielleicht war es bedeutungslos. Wenn er im Gefängnis zuweilen einen biologistischen Ewigkeitstraum gehabt hatte, nämlich das ewiges Leben hieß, in seinen Kindern weiterzuleben, dann war er erhört worden. Aber am Ende war es dennoch etwas anderes und Wichtigeres, was von der Struensee-Zeit blieb. Nicht die Biologie, nicht die Handlungen, sondern ein Traum von den Möglichkeiten des Menschen, dieses Allerheiligste und am schwersten Greifbare, das da war wie ein beharrlich nachklingender Flötenton und das sich nicht abschlagen ließ. Der englische Gesandte Keith hatte in einem Bericht an seine Regierung von einer Begebenheit im Hoftheater an einem Abend im September 1782 berichtet. Es war die Begegnung zwischen ihm, König Christian dem 7. und Staatsminister Guldberg. Christian hatte angedeutet, dass Struensee lebe. Und Keith hatte die rasende, wenngleich kontrollierte Wut bemerkt, die dies bei Guldberg hervorgerufen hatte. Alle sprachen von der Struensee-Zeit. Es war nicht gerecht. Es war nicht gerecht. Christian war später an jenem Abend verschwunden. Wohin er gerade an diesem Abend ging, wissen wir nicht. Aber man weiß, wohin er zu verschwinden pflegte. Und dass er oft verschwand. Und zu wem? Und man kann sich deshalb vorstellen, wie es auch an diesem Abend war, dass er den kurzen Weg vom Hoftheater zu einem Haus im Zentrum von Kopenhagen ging, in der Studiestraße, und dass er auch nach der Begebenheit, die Keith beschreibt, in das Haus an der Studiestraße ging und von ihr empfangen wurde, die er so beharrlich die Herrscherin des Universums nannte, die jetzt zurück war, die immer die einzige gewesen war, auf die er sich hatte verlassen können, die einzige, die er mit seiner sonderbaren Form von Liebe liebte, die einzige Wohltäterin, die es am Ende gab für dieses königliche Kind, das jetzt 33 Jahre alt und vom Leben so misshandelt worden war. Es war die Stiefel-Katrin, die nach vielen Jahren und Aufenthalten in Hamburg und Kiel wieder in Kopenhagen war. Jetzt war sie, zeitgenössischen Beschreibungen zufolge, grauhaarig, fülliger und vielleicht auch weiser. Und man darf annehmen, dass sich auch an diesem Abend die gleichen Rituale abspielten wie früher. Die Zeremonien der Liebe, die es ermöglicht hatten, dass Christian in diesem Tollhaus so viele Jahre hatte überleben können. Dass er sich zu ihren Füßen auf den kleinen Schemel setzte, den er stets benutzte, und dass sie ihm die Perücke abnahm, den weichen Stofflappen in einer Wasserschale befeuchtete und den Puder und die Schminke von seinem Gesicht abwischte und dann sein Haar kämmte, während er dort saß, ganz ruhig und mit geschlossenen Augen auf seinem Schemel zu ihren Füßen und mit seinem Kopf in ihrem Schoß. Und dass er wusste, sie war die Herrscherin des Universums. Sie war seine Wohltäterin. Sie hatte Zeit für ihn. Sie hatte alle Zeit. Und sie war Zeit. Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen. Lust auf mehr Literatur im Ohr? Wir empfehlen den Bayern 2 Podcast Lesungen mit Neuentdeckungen, Bestsellern und Klassikern. Kostenlos abonnieren und keine Folge verpassen. Lesungen in der ARD Audiothek.